Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 231, an Goethe, Jena, den 23. Oktober 1796. Herzlichen Dank für den Meister, der mich noch oft erquicken und beleben soll. Die vier andern Exemplare habe ich abgeliefert, aber sie schreiben von sechsen, und ich habe deren nur fünf erhalten. Das Humboldtische fehlt noch. Dieser ist von unserem Almanach nicht wenig überrascht worden und hat recht darin geschwelgt. Auch die Xenien haben den heitern Eindruck auf ihn gemacht, den wir wünschen. Es ist mir wieder eine angenehme Entdeckung, dass der Eindruck des Ganzen doch jedem liberaleren Gemüt gefällig und ergötzlich ist. In Berlin, schreibt er, sei zwar großes Reißen danach, aber doch habe er nichts weder Interessantes noch Kurzweiliges darüber erfahren. Die meisten kämen entweder mit moralischen Gemeinplätzen angestochen oder sie belachen alles ohne Unterschied wie eine literarische Hatze. Unter den vorderen Stücken, die er noch nicht kannte, hat die Eisbahn von ihnen und die Musen in der Mark ihn vorzüglich erfreut. Von mir die Geschlechter, der Besuch, und vor den Tabulis Votivis hat er, wie auch Gens, einen großen Respekt. Aber eine Auseinandersetzung unseres beiderseitigen Eigentums an diesen gemeinschaftlichen Produktionen findet er sehr schwer. Von den Xenien schreibt er, dass sie sämtlich ihnen in die Schuhe geschoben wurden, worin man in Berlin noch mehr durch Hufeland bestärkt worden sei, der behauptet habe, alle von ihrer Hand gelesen zu haben. Sonst habe ich neuerdings nichts von dem Almanach gehört und denke, wir werden auch nur zu bald inne werden, wie wenig jetzt auf einen allgemeinen Sinn bei dem Publikum zu rechnen ist. Humboldt hofft, in 8 Tagen hier sein zu können. Ich freue mich darauf, wieder eine Weile mit ihm zu leben. Stolbergen, schreibt er, habe er in Eutin nicht gefunden, weil er gerade in Kopenhagen gewesen sei, und von Claudius wisse er durchaus nichts zu sagen. Er sei eine völlige Null. Ihre Schweizer Briefe interessieren jeden, der sie liest, und ich bin ordentlich froh, dass ich Ihnen diese habe abjagen können. Es ist auch wahr, sie geben ein ungemein lebendiges Bild der Gegenwart, aus der sie flossen, und ohne ein kunstmäßiges Entstehen stellen sie sich recht natürlich und geschickt in ein Ganzes zusammen. Der Beschluss Meisters hat meine Schwägerin sehr gerührt, und ich finde auch hier meine Erwartung von dem, was den Haupteffekt macht, bestätigt. Immer ist es doch das Pathetische, was die Seele zuerst in Anspruch nimmt. Erst späterhin vereinigt sich das Gefühl zum Genuss des ruhigen Schönen. Mignon wird wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweiten Lesen die tiefste Furche zurücklassen, aber ich glaube doch, dass es ihnen gelungen sein wird, wonach sie strebten, diese pathetische Rührung in eine schöne aufzulösen. Wie lieb ist mir's, dass Sie bald wieder auf einige Tage kommen wollen, jetzt, nachdem ich die Arbeit mit dem Almanach abgeworfen, bedarf ich eines neuen, lebendigen Interesses so sehr. Zwar habe ich den Wallenstein vorgenommen, aber ich gehe noch immer darum herum und warte auf eine mächtige Hand, die mich ganz hineinwirft. Die Jahreszeit drückt mich wie sie, und ich meine oft, mit einem heitern Sonnenblick müsste es gehen. Leben Sie aufs beste Wohl. Ich muß Sie noch bitten, mir sowohl von dem Kupferstecher als von dem Buchbinder die Almanachsrechnung besonders aufsetzen zu lassen. Ich sende Mittwoch die ganze Rechnung an Cotta und wünschte deswegen jeden Beleg besonders zu haben. Das, was für den hirtischen Aufsatz ist, ist er ja wohl so gut, noch besonders aufzusetzen und beides, sowie auch der Buchbinder, zu quittieren. Leben Sie recht wohl, alles grüßt, S.C.H.